Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge vom Kopfzeilen-Podcast. Ich bin André. Und ich bin Thomas. Und heute sprechen wir über einen ganz besonderen bunten Haufen an exzellenten Themen, wie immer. Und zwar nehmen wir ein bisschen auseinander die Trailer-Madness von der Comic-Con, die gerade in San Diego stattfindet, während wir hier aufgenommen haben. Dann, wie wir eigentlich mit Evernote klarkommen oder in Zukunft eben nicht mehr aufgrund der neuen Preisstruktur, man weiß es nicht. Dann haben wir noch ein bisschen über Star Trek generell und den neuen Beyond gesprochen und außerdem muss ich sagen, Thomas hatte recht. Das geht jetzt schon runter wie Öl. Da freue ich mich ja besonders drauf. Und wir betreiben auch noch ein bisschen Selbstgeißelung. Also für alle, die, ne? Das wird besonders schön. Ein Traum. Los geht's. Gut. Los geht's. Ah, was haben wir eigentlich für geile Themen? Gucken wir mal in Evernote. Oh ja, wir können darüber sprechen, ob wir überhaupt Evernote noch benutzen. Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Also ich persönlich habe jetzt gerade echt ein bisschen ein Problem. Also Evernote war immer so ein Tool, das eigentlich auch mal zu powerful war für das, was ich damit gemacht habe. Obwohl es während zum Beispiel beim Schreiben meiner Bachelorarbeit super praktisch war und super handy. Aber jetzt, wo sie das Bezahlmodell geändert haben und quasi in der Free-Variante nur noch maximal 2 Devices erlauben, also in der Basic-Variante, muss ich echt überlegen, ob das überhaupt für mich noch eine Option ist. Also ich hatte halt irgendwie ein Jahr lang, während meiner Bachelorarbeit hatte ich auch Premium, aber das habe ich dann auch auslaufen lassen. Obwohl man auch sagen muss, Evernote war da super fair. Also die haben mir irgendwie E-Mail geschrieben, haben gesagt so, hey, dein Evernote Premium läuft aus und wenn du nicht handelst, dann lassen wir es auslaufen und du hast wieder Basic. Also anstatt zu sagen, wenn du nicht handelst, verlängern wir, haben sie gesagt, wenn du nicht handelst, musst du auch nicht weiter bezahlen. Das hört man jetzt echt nicht oft. Nee, das fand ich einen fairen Umgang damit. Aber ich habe mich dann auch dazu entschieden, das einfach auslaufen zu lassen. Und ich muss halt echt überlegen, ob ich noch Bock habe, Evernote weiter zu benutzen, weil es irgendwie dieses Bezahlmodell, ich kann es jetzt nicht mehr auf iPad, iPhone und Mac installiert haben. Oder auch da wirklich aktiv benutzen, ohne dass ich dauernd irgendwie Logins switchen muss. Und das ist schon irgendwie eine krasse Einschränkung. Und ja, da hast du schon recht. Und so leistungsfähig ist, die Notes-App zum Beispiel von Apple hat sich in den letzten Jahren so gemacht, dass ich das eigentlich schon lieber als Notes-App benutze, weil die tiefer integriert ist in iOS und so weiter und so fort. Da direkt nachdem Evernote da die neue Preisstruktur bekannt gegeben hat, sind ja auch direkt haufenweise Artikel aufgetaucht. So switch du von Evernote auf Apple Notes und so weiter und so fort. Naja, aber wir organisieren ja irgendwie diesen Podcast auch so ein bisschen über Evernote. Mhm. Aber auch eher so nur grob, ne? Also es ist eigentlich nichts, was wir nicht irgendwie auch über ein paar Google Docs oder so lösen könnten. Nee, richtig. Wir haben das ja eigentlich nur benutzt, weil das, ja, warum eigentlich? Hat sich irgendwie natürlich angefühlt, ne? Ja, genau. Wobei man das natürlich auch immer, ja, hätten es über die Wunderlist machen können, über den Google Doc, über Apple Notes. Evernote hat sich einfach wie das Tool angefühlt, was für solche Aufgaben am besten geeignet war. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, auch mit dem Shared Bearbeiten und so weiter und so fort, das geteilte Notizbuch. Hat ja auch gut funktioniert. Es funktioniert ja eigentlich auch immer noch gut, obwohl ich an sich auch gerade die Apps, die sie bringen, auch die Mac-App, ist leider ein bisschen buggy, was mich echt nervt. So. Also das habe ich auch gerade gemerkt, als ich mit großen Dateien, PDF-Files gearbeitet habe, die ich markiert habe und so. Das Tool stürzt dann sehr gerne einfach mal ab, was ich wiederum echt nicht in Ordnung finde, wenn ich da irgendwie, was kostet das im Jahr, Premium im Moment? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist halt echt nicht in Ordnung, wenn das dann abstürzt. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch niemand, der so krass investiert ist in Evernote. Also keine Ahnung, es gibt ja Leute, die haben ja Leben da drin. Das ist bei mir jetzt Gott sei Dank nicht so. Und jetzt habe ich auch nicht mehr vor, damit anzufangen, da irgendwie mein Leben reinzuwerfen. Nee, das geht mir ähnlich. Also ich habe das anfangs mal probiert, da das sozusagen als ausgelagertes Gehirn zu nutzen. Also irgendwelche Artikel, wo ich dachte, also weiß ich nicht, wo es irgendwie um Tools ging oder sowas, wo ich dachte, dass da willst du später nochmal drauf zurückkommen bestimmt. Dann habe ich das per Clipper in Evernote geschmissen, das richtig verteckt und so weiter und so fort und dann es aber auch nie wieder angefasst. Also das ist einfach nicht bei mir in den Gebrauch so reingerutscht. dass sich das so als Gehirnerweiterung, wenn man so will, angefühlt hat überhaupt. Ja, also wir hatten ja auch mal überlegt, vielleicht machen wir jetzt irgendwann noch mal so eine Workflow-Folge zu machen, wo ich ein bisschen erzähle, wie ich meinen Workflow gestaltet habe, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, als es ja auch darum ging, sehr vielen langen PDF-Dateien umzugehen. Ich habe das ja auch alles komplett digital gemacht. Ich habe ja die sehr weise Entscheidung getroffen, Quellen, die nur auf Papier zu verfügbar waren, nicht als Quellen zu betrachten. und hatte halt einen komplett digitalen Workflow, und da war Evernote halt auch essentiell drin. Kann man sich überlegen, ob man da vielleicht nochmal eine Folge zu macht, weil ich finde es immer auch sehr spannend, wenn man halt ein bisschen überlegt, wie habe ich da gearbeitet und was kann ich noch verbessern, weil das war bestimmt nicht ideal, was ich mir da zusammengeschustert habe. Aber Evernote war halt ein sehr wichtiges Tool in dem Moment. Aber es ist halt auch wirklich nichts, was man nicht irgendwie anders umsetzen könnte. Und ich sehe hier gerade, ich habe hier gerade mein Evernote Basic, kannst ja direkt in der App dann auch upgraden. Ich habe jetzt noch 29 Tage Zeit, und dann kann ich nur noch auf zwei Geräten auf meinen Notizen zugreifen. Und jetzt kann ich hier sagen, führe ein Upgrade durch. Habe ich das mal hingeklickt. Und was kostet mich das? Evernote Plus, mehr Platz, mehr Freiheit, 3,99 im Monat oder 30 Euro im Jahr. Synchronisiere deine Inhalte auf mehr Geräte. Und ja, ich meine, okay, 4 Euro im Monat ist jetzt, wenn ich ein Heavy-User wäre, wäre es okay. Für mich als Casual, ich werde wahrscheinlich einfach gucken, dass ich meine Notizen exportiert bekomme und mich dann von Evernote abwenden. Du bist dir noch nicht sicher? Nee, ehrlich gesagt nicht. Weil ich gerade diese Notizbuch-Funktion habe ich noch nicht so bequem woanders abgebildet gefunden. Also klar, Apple Notes zum Beispiel, kann man sich ja auch unterschiedliche Notizbücher anlegen. Aber wenn ich dann aus dem Share-Menü zum Beispiel raus sage, pack's mir in die Notizen, dann fragt er dich, also, oder haben die das geändert? Ich glaube nicht, ne? Dass du dann nicht auswählen kannst, in welches Notizbuch das kommt, sondern die Standardvariante gewählt wird. Nee, doch, das kann man auswählen. Ja? Ja, aber das Ding ist natürlich, die Apple Notes App ist nicht so hierarchisch auch aufgebaut wie Evernote. Also das Notizbücher in Notizbüchern zu speichern, da ist Apple Notes ein bisschen flacher von der Hierarchie und natürlich auch ein bisschen einfacher. Also du hast auch kein OCR mit drin. Du kannst sehr viel mehr Anhänge in Evernote mit ranklemmen. Du kannst irgendwie auch viel mehr damit machen mit den Inhalten in deiner Notiz. Du kannst irgendwie deine PDF reinpacken und direkt da drin markieren und so weiter und so fort. Und es bietet dir dann Apple Notes meines Wissens ja noch nicht. Das ist halt irgendwie einfach ein bisschen einfacher ausgelegt. Allerdings ist das auch für mich das, wofür ich es wirklich überhaupt benutze, weil ich mach's halt echt nur für eine. Ich hatte mal das Ding so, bei Evernote hatte ich mal das Gefühl, das ist eigentlich viel zu powerful, dass ich da einfach nur eine Notiz reinschreibe mit einem Satz, mit einem Gedanken, mit nur einem Satz, und dafür mache ich eine neue Notiz in einem Notizbuch und leg das da an und so viele Optionen, aber nee, ich schreibe da nur einen Satz rein. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ich benutze das Ding gar nicht so richtig. Das ist auch mein Eindruck. Das ist so ein mächtiges Tool und man benutzt so wenig davon eigentlich. Oder in den meisten Fällen, und hat deswegen den Eindruck, ja, das ist Overkill. Ich brauche sie eigentlich nicht. Ja. Und ich denke, daraus ist ja auch jetzt diese neue Preisstruktur entstanden, weil die Nutzerumfragen genau das ergeben haben. Dass viele mit wenigen Geräten nur wenige Funktionen benutzen. Was ja in sich eigentlich auch okay ist. Also ich weiß gar nicht, warum ich mir da irgendwie so einen Stress mache, weil, obwohl natürlich der Grund ist, das Ding ist, wäre das Tool komplett free und ich hätte dann nicht für bezahlt, dann wäre es auch nicht irgendwie so das Ding. Aber wenn ich dafür monatlich bezahlen würde und dann halt den Eindruck hätte, ich nutze das gar nicht richtig, dann wäre es irgendwie kein Grund, das weiter zu benutzen. Mhm. Und das Ding ist, die Evernote-App hat sich inzwischen auch von meinem iPhone-Homescreen verabschiedet und wurde durch die Apple Notes-App ausgewechselt. Aha. Das ist auch schon längere Zeit her, weil ich die Evernote-App einfach nie aufmache. Und auch auf meinem Mac, ich mache die eigentlich nur auf, wenn wir Podcasts aufnehmen, glaube ich. Und ansonsten, weiß ich nicht, ich habe da ein Archiv, ich habe da, wie gesagt, mein Bachelorarbeit ist halt primär drin so noch, aber ansonsten. Und das Ding ist auch, ich vergesse dann halt auch reinzugucken. Ich habe eine Zeit lang mir so Notizen gemacht, keine Ahnung, ich habe mir da zum Beispiel, ich hatte ein Notizbuch, da habe ich Bands reingeschrieben, die ich mir anhören wollte, oder so nützliche Links reingeworfen, auch mit Inhalten, wie du es gemacht hast. oder mir Filme notiert oder einfach so Zeug, wo ich dran denken wollte, ne? Das Problem ist dann wiederum, selbst wenn ich dann sowas gebraucht hätte, ist mir nicht in den Sinn gekommen, in meinem Evernote-Notizbuch zu gucken. Also, und selbst wenn es da ist, aber ich habe so wenig auf dem Schirm, dass ich gar nicht daran denke, dass ich mir mal so eine Liste gemacht habe. Oder ich vergesse einfach, dass ich da eine Liste habe, wo ich was eintragen könnte, weil es irgendwie ja dann auch so tief in der App vergraben ist. Dann muss ich erstmal die App aufmachen, dann muss ich das Notizbuch finden, muss ich raufklicken und so weiter und so fort. Und dann ist der Weg wiederum so lang, dann schreibe ich entweder gar nichts rein oder ich guck nicht rein oder ich führe es nicht weiter und dann bringt es mir auf lange Sicht auch einfach nichts. Ne? Also dann ist es natürlich toll, dass man dieses Tool hat, aber wenn man es nicht benutzt, dann brauche ich es auch nicht. Und da ist die Apple Notes App einfach um einiges zugänglicher und um einiges einfacher und schneller. Und von daher bin ich da eigentlich immer im Moment relativ froh mit. Außer eine einzige Sache, die mich bei der Apple Notes App total fertig macht, ist die Tatsache, dass sie es ja schön, sie sind ja mit Yosemite so schön auf so ein flaches Design umgewechselt und haben auch die Apple Notes App von diesem Schemorphismus rübergetragen zu einem zum flachen Ebenen-Look quasi. Das Einzige, und ich glaube, das ist wahrscheinlich die letzte kleine Bastion von Schemorphismus, den du in OS X im Moment findest, ist, dass sie aus einem mir völlig unverständlichen Grund den Hintergrund in der Apple Notes App immer noch mit so einer leichten Textur belassen haben. Es ist immer noch wie Papier, ne? Die aussieht wie Papier. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das erschwert die Leserlichkeit. Es ist einfach unangenehm, da drauf zu gucken die ganze Zeit. Und es ist, warum nicht einfach weiß, Apple? Warum nicht einfach perlweiß? Ist das auf dem Mac auch noch so? Ja, auf dem Mac ist es genauso. Da war Johnny Ive wahrscheinlich einen Tag im Urlaub. Ich habe auch den Eindruck. Das kann man auch nicht abstellen. Und man könnte meinen, das ist so eine kleine Sache, aber das ist wirklich, wenn ich ein Tool habe, mit dem ich auch mal, also keine Ahnung, ich benutze das inzwischen auch, wenn ich mir halt irgendwie Notizen, wenn ich mir Notizen mache, wenn ich Texte, irgendeinen Texten arbeite und einen längeren Text, dann schreibe ich da, passiert es auch manchmal, dass ich da anfange, den Text drin zu schreiben und dann ziehe ich irgendwann aber das ganze Ding per Copy-Paste in einen anderen Texteditor, weil mich das so abfuckt, dass es einfach, dass dieser Hintergrund so, er ist unruhig. Er senkt den Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund und macht es dadurch schlechter zu lesen und anstrengender auf Dauer drauf zu arbeiten. Und er erfüllt keinen Zweck. Und das ist mir völlig unverständlich, warum das. Man könnte natürlich sagen, es ist so eine kleine Sache und pipapo, aber dennoch, es ist. Naja, aber genau das war ja das Ziel damals von. Was war es, iOS 7, ne? Ja. Genau diese kleinen Sachen eben, naja, ausmerzen ist das falsche Wort, aber sich davon abwenden. Und das ist so der einzige Punkt, wo sie dann irgendwie vergessen haben, dass da ja auch noch was ist. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand vergessen hat, das wäre ja peinlich. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, das als einzigen Punkt im kompletten System noch so zu belassen. Ja, und vor allem, die haben ja auch viel an der Notes App gearbeitet. Also, sie sind ja da dran, ne? Also, es ist irgendwie ja, die richtig. Letzten, ich hab immer das Gefühl, die letzten Releases von iOS, das war primär irgendwie, ey, guck mal, was wir Geiles mit der Notes App gemacht haben. Ja, gerade El Capitan haben sie da ja doch sehr viel Wert drauf gelegt, ja. Dass die Notes App jetzt viel, viel mächtiger geworden ist. Ja, genau. Und eigentlich finde ich das auch kann auch eine schön ablenkungsfreie Schreibumgebung sein, ne? Also, du klappst einfach irgendwie noch links an der Notizenbar weg und dann hast du einfach ein schönes weißes Blatt Papier. Aber es ist eben kein weißes Blatt Papier. Es ist ein graues Blatt Papier mit einer leichten Textur drauf. Und ich schreibe dann immer noch im IA-Writer. Es ist bei mir total situativ, wo ich jetzt schreibe. Also es ist irgendwie, es kommt immer auf den Text an und in welchem Stadium ich von dem Text bin. Ich schreibe auch noch sehr gerne im IA-Writer, also es ist irgendwie, man hat ja inzwischen so ein richtiges Arsenal an Texteditoren parat. Das gehört dazu, ja. Das ist irgendwie, also ich habe auch immer noch Scrivener bei mir im Dock rumfliegen, was ich halt überhaupt nicht benutze im Moment, ohne dass ich aber nicht, glaube ich, nicht wirklich meine Bachelorarbeit sortiert bekommen hätte. Also ein grandioses Tool, um damit wirklich lange wissenschaftliche Texte zu schreiben. Ich habe aber auch schon oft anders gehört, wie es benutzt wird, zum Beispiel, um da einen Blog mitzuführen, also wo du dein eigenes Blog-Post-Archiv hast, die du dann in Scrivener schreibst und dann quasi in deinem Blog, zum Beispiel ins WordPress-Backend reinkopierst, aber dann halt ein Projektfile hast in Scrivener, was dein Blog ist, und dann hast du da die ganzen nach Tagen oder Themen geordneten Texte, die du hast. Also quasi ein Offline-Archiv dafür. Das ist auch ganz interessant. Ja, aber es ist einfach eine sehr, für sowas eine wahnsinnig gute Schreibumgebung. Und ansonsten IA-Writer mag ich auch noch sehr gerne. Obwohl die sich aber jetzt auch ein bisschen geändert haben. Die haben irgendwie ein bisschen das Design und die Art, wie sie mit Files umgehen, verändert. Die finde ich übrigens extrem verwirrend irgendwie. Genau. Mit diesen 5 verschiedenen Ordnern und so weiter, die jeweils den Textstatus repräsentieren sollen, aber nicht ganz klar wird, wie du dann den Ordner wechselst. Und es ist ganz komisch. Also, aber es geht mir halt auch so. An sich finde ich, IA-Writer. Ja. Ach, früher, als es noch Writer Pro hieß, war die Welt einfach. finde ich, gefällt mir immer noch sehr gut. Ich habe es zum Beispiel auch auf dem iPad und schreibe da gerne. Ich wollte gerade sagen, hab ich mir auch gekauft. Und gerade auf dem iPad ist es ein sehr schönes Tool. Aber es ist irgendwie manchmal nicht ganz intuitiv zu bedienen. Und das stört mich ein bisschen an der Sache. Ansonsten aber immer noch, gerade mit dem Night-Modus, mit dem Nacht-Modus, wirklich, wirklich schönes Tool. Also gerade auch, wenn ich mal, keine Ahnung, das sind so Texte, wenn man so Texte schreibt zwischen 2000 und 5000 Wörtern oder so, oder auch ein bisschen weniger, finde ich das immer noch sehr angenehm. Ansonsten? Hast du dir mal Scrivener für iOS angeschaut? Das gibt es jetzt auch irgendwie seit ein paar Tagen. Ach, gibt es das jetzt ein paar Tagen? Ja. Ach, geil. Nee, das hatte ich noch damals. Ich hatte lange drauf gewartet. Ich hatte sogar Scrivener mal angeschrieben, also auf Twitter so, hey, kommt mir endlich Scrivener für iPad, so. Aber das war irgendwie eine halbe Ewigkeit in der Beta-Phase, dann wurden irgendwie Closed-Beta-Keys vergeben. Und ich hatte irgendwie schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass es irgendwann für iPad kommt. Aber wenn du sagst, jetzt ist es gerade draußen, dann muss ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Also ich habe nur Screenshots von der Version fürs iPhone gesehen. Und also ich habe mich zugegebenermaßen nicht genug damit beschäftigt, aber ich musste halt die ganze Zeit dran denken, das ist so ein komplexes Tool, was so viel verschiedene Dinge kann. Und wie schafft man das bitte, das irgendwie benutzbar auf so einem schmalen Bildschirm dann abzubilden? Aber es hat tolle Reviews bekommen. Ja, bei Scrivener, was ich für mich irgendwie so erschlossen habe, dass eines der wichtigsten Features für mich in Scrivener war tatsächlich, dass man sehr angenehm 2 Dokumente nebeneinander platzieren konnte. Mhm. Also diese Tatsache, dass du einfach mehrere Quellen miteinander referenzieren konntest. Also ich konnte irgendwie sagen, ich habe in meinem Projekt hier einen Textfile und da sind die Quelle in meinem Rechercheordner für relevant. Und wenn ich dann dieses Textfile gehe, um darin zu schreiben, dann kann ich halt mit einem Klick in einem zweiten Window quasi die ganzen relevanten Rechercheinhalte hinpacken und auch ich hatte zu jedem File, wo ich am Ende den Text reinschreibe, auch ein korrespondierendes Notiz-Doc, in dem ich dann halt, also innerhalb von Scrivener, wo ich dann halt meine Struktur reingeschrieben habe. Und dass man das so querreferenzieren konnte und dann in 2 Fenster nebeneinander platzieren konnte, das war eigentlich so für mich das Killer-Feature, was mir wirklich geholfen hat. Und das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass man es auf dem iPhone stelle ich mir sehr eng vor, auf dem iPad gut vorstellen kann und auf dem iPad Pro sowieso. Ja, also es ist ganz klar eine App, die auf dem Pro dann wahrscheinlich exzellent funktioniert. Ich muss jetzt aber gerade mal gucken. Ach da, auf iphone.de, mächtige Text. Ja, diese Domainnamen, die sind alle noch sehr lustig. Die Frage ist jetzt, wie teuer das ist. 20 Euro. Okay, das ist mir zu teuer, um es auszuprobieren. Also es wäre ich jetzt gerade produktiv am Arbeiten mit Scrivener, würde ich sofort kaufen. Da ich im Moment aber keinen konkreten Anwendungsbereich für Scrivener habe, ist mir 20 Euro dann ein bisschen teuer, um es einfach nur auszuprobieren. Mm. Aber an sich sehr zu begrüßen. Also es ist irgendwie echt, man muss sich da ein bisschen reinarbeiten. Aber wenn man erstmal sich damit beschäftigt hat, ist es echt ein mächtiges Tool. Und ansonsten schreibe ich einfach tatsächlich auch viel in der Notes-App. Und ich glaube, es ist irgendwie das, was hier ein Text Editoren im Moment so. Ich meine, ich habe noch Microsoft Word drauf, so als, aber nicht um darin zu arbeiten, sondern damit es mir Dinge öffnen kann. Vor allem andere Microsoft Word-Files. Ja, nee, Word habe ich gar nicht mehr drauf. Also die aktuelle Version, die war, also die ist eine Frechheit für unter macOS. die braucht unfassbar lang, bis es aufgeht. Also mit SSD ist es vielleicht alles gar nicht so problematisch, ja. Aber wenn man noch eine rotierende Platte hat. Einfach nur, wenn man ein leeres Dokument aufmachen will. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und dann bin ich wütend geworden. Dann habe ich das Teil komplett von meiner Platte geschmissen. Und das seitdem auch nicht mehr vermisst. Also wenn ich Doc oder DocX-Files aufmachen will, dann kann das entweder Pages oder Google Docs für mich. Ach stimmt, Pages gibt's ja auch noch. Siehst du, das ist mir irgendwie ein bisschen aus dem Sichtfeld gerutscht. Also ich finde, ich habe jetzt hier auch die aktuelle Version von Microsoft Office drauf. Bei mir startet sich's eigentlich relativ zügig. Das mag jetzt auch an der SSD liegen. Und ich finde es eigentlich sogar ganz aufgeräumt, mal im Vergleich zur vorigen Version, aber es ist halt immer noch, es ist irgendwie. Na, es ist Overkill für das, was man meistens damit vorhat. Ja. Genau. Meistens will ich einfach nur einen Text schreiben. Einfach, also von daher. Und was hast du noch für Texteditoren auf dir auf dem Rechner? Warte mal, ich schau mal gerade. Viel müsste es eigentlich nicht sein. Also, naja, Evernote, wenn man das so sehen möchte. Dann, ich scrolle. IA Writer, Notes und Pages und Scrivener habe ich auch noch drauf. Und dann habe ich aber halt irgendwie noch eine ganze Menge Dinge halt ausprobiert, die ich dann wieder runtergeschmissen habe. Also diesen, wie hieß er, OmWriter oder sowas? Oh ja, den hatte ich auch eine Zeit lang drauf. Den fand ich eigentlich so jetzt ganz, ganz schön, weil es halt irgendwie so ein super minimalistisches Ding war, was hier so so ein paar farblich angenehme Hintergründe gesetzt hat und dann noch ein bisschen so Musik im Hintergrund gedudelt hat. Das war so richtig so ein Zen-Writer-Ding. Obwohl Zen-Writer ist auch ein feststehender Name, oder? Ich glaube schon, ja. Nee, den hatte ich so lange drauf, bis Writer Pro, heute IA Writer, dann rauskam. Der hat das bei mir, ja, da kam bei mir der Austausch. Ich guck gerade, ich habe OmWriter, glaube ich, nicht mehr drauf. Ich habe dafür aber auch mal Geld bezahlt, damals, TM. Ja, ich auch. Das hat ja irgendwie 8 € oder so gekostet, glaube ich, im App Store. Schauen wir mal. Eigentlich auch wieder mal einen Blick wert, weil es ist irgendwie keine zwei Jahre her, dass ich das benutzt habe, das Tool. Vielleicht hat es ja inzwischen auch Updates bekommen, die interessant sind. Die werden auch nicht untätig rumsitzen, wenn sie es nicht völlig abandoned haben, das Projekt. Wie heißt der nochmal? Ich glaube, OmWriter. Es kann auch sein, dass die mittlerweile aus dem App Store raus sind. Den Weg gehen ja auch viele, dass sie damit völlig unzufrieden sind. Nee, ich esse. OmWriter, Dana 2. Und gucken wir mal, kann das letzte Update. 31.12.2012. Okay, also das Projekt ist ein bisschen abandoned, würde ich sagen. An sich aber immer noch ein schönes Tool. Also ich hatte damals auch ein bisschen drin geschrieben und irgendwie, weißt du, ich glaube, ich installiere mir das jetzt gerade mal einfach wieder. Warum auch nicht? Vor allem ist er einfach nur 136 MB groß. Das ist ja... Naja, es sind die Sounds, ne? Ja, das genau. Ja, und sonst so? Was geht eigentlich mit unserer krassen Ankündigung vom letzten Mal? So von wegen, jetzt passiert mal was auf kopfzahl.de. Und dann kam die historische Zäsur, in der einfach irgendwann nichts mehr passierte, kein Podcast aufgenommen wurde. Ich weiß ja nicht, wann unser letzter Podcast überhaupt online gegangen ist. Das war ja echt das Beste zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben. Da haben wir den ja schon ein paar Wochen lang befüllt, echt regelmäßig. Und dann haben wir im Podcast gesagt, jawohl, läuft. Und dann haben wir das Ding eiskalt krepieren lassen. Genau, dann kam das Leben dazwischen. Und dann musste das Blog leider auf die Intensivstation. Und da ist es dann vorerst auf die andere Seite gewandert. War das blumig genug? Ja, das war blumig genug. Ja, da haben wir irgendwie ein bisschen zu viel versprochen. Aber man muss es wenigstens mal ansprechen. Man muss ja auch über seine, muss ja auch zu seinem Versagen stehen. Ja, da müssen wir uns nochmal was überlegen. Also ich bin jetzt eigentlich nicht dafür, da nichts stattfinden zu lassen. Nee, oder was sagst du? Nee, ich bin da ganz bei dir. Muss ich nur irgendwie was, vielleicht was überlegen, was ein bisschen abseits von diesem irgendwie so einen eigenen Dreh hat, der nicht halt in diese ganze Lockwood-Found-Schiene stößt. Irgendwie haben wir das aber nicht lange durchgehalten. Vielleicht hat es uns auch einfach selber irgendwann ein bisschen gelangweilt. was sehr schnell ging. Ja, ich weiß nicht, wie es, also ich habe schon viel, mein Blick hat sich da relativ schnell geändert. Also so über Sachen, wenn ich durch meinen Feedreader gescrollt bin zum Beispiel, habe ich viel einfach dann über den Evernote-Clipper in meinen Kopfzeilen.de Notizbuch reinfliegen lassen. So nach dem Motto, das verblocke ich erst und dann schaue ich es mir an. Und ich bin schon dann, naja, das habe ich richtig gemerkt, zunehmend nicht mehr damit rangegangen, boah, das ist cool, das schaue ich mir jetzt mal an. Und danach kam der Gedanke, das war jetzt cool, deswegen verblogge ich's, sondern ne, die Perspektive war, könnte ich's verbloggen, bevor ich's mir angeguckt habe. Und deswegen hat mich das dann auch wieder so ein bisschen genervt. Ja klar, die Sicht auf den eigenen Newsfeed ändert sich dadurch auch einfach, ne? Also merke ich halt auch irgendwie regelmäßig auf der Arbeit dann, also wie man dann durch die Themen geht und wie man die Headlines liest, das ist irgendwie, da überlegt man irgendwie erstmal primär, was könnte ich damit anstellen und nicht, ist das eigentlich tatsächlich cool? Und dann scrollt man auch gerne mal irgendwie an Sachen vorbei. Oder man wirft sie sich irgendwie, also ich benutze zum Beispiel die Leseliste in iOS und OS X und dann sammelt sich da bei mir auch so immer wieder so langsam was an, aber am Ende passiert nichts damit. Und ich habe irgendwie auch gar keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich es weder gelesen, noch habe ich es verblockt. Und das ist dann irgendwie auch kein Zustand. Ja, richtig. Also wenn ich jetzt mein Evernote Notizbuch zum Blog aufmache, Moment, da ist es, kann mir die App anzeigen, wie viele Notizen da drin sind? Ich weiß es gar nicht. Ich scrolle mal, aber es sind echt einige. Ich würde mal sagen, so 50 Stück oder so im Moment von Sachen, die ich mir größtenteils noch gar nicht angeguckt habe, wo ich einfach dachte, das könnte was gewesen sein. Und ja, das wollte ich nicht mehr, habe ich aufgehört. Ja, und dann war irgendwie, ich weiß nicht, dann kam irgendwie noch was dazwischen, ne? Ich glaube, dann war ich irgendwie auf einem Festival und so und dann ist da nichts passiert und dann... Ja, wir hatten beide dann relativ viel beruflich auch zu tun. Ja. Was dann auch nochmal schwierig wird. Ja, und dann war irgendwie die Luft raus nach relativ kurzer Zeit. Aber was auch okay ist, also man kann es ja mal ausprobieren, hat es irgendwie nicht funktioniert. Dafür ist das Ding ja da. Ja, genau. Es ist ja, vielleicht überlegen wir uns ja doch nochmal was, was man irgendwie veranstalten lassen könnte. Aber ich würde mal sagen, lass uns erstmal, nachdem wir jetzt so eine ewig lange Podcast-Pause hatten, erstmal sehen, ob wir den Podcast wieder on fleek kriegen. On fleek, ey. Der ist total lit. Absolut lit, der Podcast. Menschen, die lit sagen, sind auch komisch. Ich möchte nur kurz, wann ist denn hier, ich gucke gerade mal auf unserer Seite, wann der letzte Podcast überhaupt veröffentlicht wurde. Und frage mich gerade, warum wir kein Datum bei den Posts haben. Ja, die Podcasts, das ist das Podcast-Plugin, das, Was ist denn das für eine zeigt da irgendwie kein Datum an. Was ist das für eine räudige Seite? Was ist denn für eine Scheiße? Müssen wir wieder einen Relaunch machen? Das ist aber kein Zustand. Dann überlegen wir wieder 3 Monate über das perfekte Design, setzen sie es um und machen dann nichts drauf. Naja, jetzt werden wir auch ein bisschen zu kritisch, ne? Also ich würde mal sagen, wir sind ja schon zwei. Nein, das ist schon alles in Ordnung. Wir sind ja schon zwei nice Dudes, würde ich sagen. Zwei dann aber auch als Ziffer geschrieben? Ja, muss schon sein. Okay. Aber das, was wäre das sonst für ein Live? Aber es regt mich gerade wirklich auf, dass ich hier nicht sehen kann, welchem Datum das veröffentlicht wurde. Ja, das ist das Plugin. Das ist keine Absicht. Die Posts haben nämlich ein Datum. Also die normalen Blogposts. Na gut, ich werde jetzt, dann gucke ich jetzt in meinen eigenen Podcatcher und guck mal, wann da die letzte Folge runtergeladen wurde. Oder beziehungsweise wann die das letzte Mal in den Feed reingespielt wurde. 21.05. Ja, solide 2 Monate ist es her. Ja, okay. Ist okay. Naja, wir haben ja aber auch keinen, wir haben ja auch keinen Upload-Schedule. Und das ist der Grund. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber hier ist nichts geplant. Apropos geplant, was steht noch auf unserer, haben wir nicht unsere Themenliste in Evernote und bald vielleicht woanders? Yeah. Ach, genau. Ja, aber die haben wir doch über Bord geworfen. Wann haben wir die denn über Bord geworfen? Na, als wir angefangen haben, einfach Unterhaltungen mitzuschneiden, anstatt Themen abzuarbeiten. Ach, jetzt verrat doch nicht unser Geheimrezept. Ups. Aber wir sollten uns nochmal überlegen, wo wir jetzt so mit Evernote hingehen, weil, also ich habe irgendwie keinen, also jetzt wollen wir mal Real Talk, ne? Oh. Also nur für diesen Podcast bleibe ich nicht Evernote-Kunde. Naja, Kunde sein? Nein, also habe ich nicht. Also ja, kann, ich meine, natürlich kann es irgendwie liegen lassen, aber ich finde einfach nur, das ist, also wenn wir es irgendwie eine andere Möglichkeit finden, das uns zu organisieren, wäre ich eigentlich recht offen dagegen, weil jetzt nur für Kopfzeilen so ein Elefanten wie Evernote, merkst du, Elefant, Evernote, darum fliegen zu lassen, wäre mir irgendwie ein bisschen nervig. Nee, das sehe ich auch so. Also wir können ja gerne mal Apple Notes probieren, wenn du da sowieso gerade schon drin bist. Aber kann man da Notes sharen? Ach so. Notes? Ja, aber naja, nicht so wie in Evernote, oder? Nee. Na gut, lass uns das mal off-air irgendwie klären. Ja, richtig. Es ist kein gutes Radio. Na, hast du gestern auch ein paar Trailer gesehen noch? Ja, ich habe mir gestern auch ein paar Trailer angeguckt. Die kamen mir aber auch wirklich rein wie sonst was. Ja, DC hat ordentlich was fallen lassen, ne? Ja, obwohl, es ist ja Comic-Con, ist ja. Hab ich dieses Jahr eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich hatte im letzten Jahr irgendwie so das Gefühl, alles ist voll in meinem Feed mit Comic-Con. Dieses Jahr hat es sich irgendwie etwas gelegt, was ich irgendwie auch ganz schön finde, weil es irgendwie jetzt eine Woche immer Madness war die letzten Jahre. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich meine Feeds im letzten Jahr irgendwie ein bisschen anders selektiert habe und die Hardcore-Comic-Fans irgendwie rausgeflogen sind. Aber irgendwie ist sie drohte die ein bisschen an mir vorbei fliegen, die Comic-Con. Gestern Abend war aber natürlich irgendwie ein totales Trailerfest. Und da habe ich auch den einen oder anderen Trailer mir angeguckt, auf jeden Fall. Und ich fand es irgendwie relativ durchwachsen. Ich fand es aber vor allem interessant, wie Apokalypse-Now-mäßig der King Kong-Trailer aussieht. Den Vergleich habe ich auch echt oft gesehen. Ich musste aber auch dran denken. Aber es ist, das habe ich dir auch schon gestern geschrieben, als ich ihn gesehen habe. Der Peter Jackson King Kong, der hängt mir noch in den Knochen und der ist jetzt 11 Jahre alt. der war echt nicht cool. Ich fand den echt nicht cool und hab aber gestern auch nochmal auf die IMDb geschaut, wo er dann doch eine solide 7, irgendwas hat. Aber ich hab den echt nicht gut in Erinnerung und deswegen gehe ich auch sehr skeptisch jetzt an Skull Island ran. Gerade weil der King Kong ja wirklich absurd groß ist. Und einfach nur über Größe da was Cooles hinzukriegen, das reicht nicht. Naja, es müssen ist, wir schon was bieten. Es ist auch wieder dieses Ding, wo du halt diesen Film guckst und du merkst, was da für eine Agenda hintersteht. Also der ist ja jetzt so groß, weil du Airquotes normal großen King Kong nicht gegen Godzilla kämpfen lassen kannst. Ja, da hast du recht. Also und das ist schon wieder dieses Agenda. Das ist so genauso, wie wenn du dir Marvel-Filme anguckst und weißt so, nee, der kann jetzt nicht sterben, weil in 3 Monaten läuft sein neuer Film an. So. Also und das ist halt genauso jetzt auch mit diesem King Kong. Ich weiß doch schon, King Kong versus Godzilla kommt. Also weiß ich, dass King Kong auf jeden Fall die Chance überlebt. Und es fühlt sich auch so an, dass sie dieses Franchise halt so biegen, damit sie das irgendwie in ihren Masterplan reinfügen können. Oh, und das nervt mich ja schon wieder. Also die können es halt irgendwie nicht lassen. Ja, also diese Cinematic Universes, die gehen mir zunehmend auf den Geist. An sich ist es ja eine tolle Idee, irgendwie mehrere Franchises irgendwie in einem Universum stattfinden zu lassen. Aber so, wie das jetzt von den Studios umgesetzt wird, macht das Kino keinen Spaß mehr. Es steht nichts auf dem Spiel. Alles ist nur, es ist ein ewiges Setup für das Setup, für den nächsten Film, für das nächste Setup. Und da kommt irgendwie, man kriegt irgendwie keine gute Story mehr hin. Da ist nichts self-contained. Man wird da nicht reingezogen, man fiebert nicht mehr mit. Das plätschert nur noch so vor sich hin. Und mir ist auch gestern einfach aufgefallen, wie viele Neuauflagen oder Nachfolger oder so es gibt. Also, keine Ahnung, King Kong ist irgendwie auch wieder nur eine Neuauflage. Dann macht der Guy Ritchie da seine King Arthur-Geschichte. Das ist, baut halt auch alles auf einer bekannten Geschichte wiederum auch auf. Auch wenn da vielleicht im ganzen Ding irgendwie so noch einen Twist gibt, das weiß ich jetzt nicht, aber es hat für mich so ein bisschen gewirkt wie seine Sherlock Holmes Filme, die ich beide gemocht habe, muss ich sagen. Der Stil hat mir gefallen. Ja, aber es baut halt wieder auf einer bestehenden IP quasi ja, auf. Also klar. Es löst sich irgendwie nicht. Es ist auch und auch hier sowas wie Justice League und Wonder Woman. Ja, okay, klar. Also DC nimmt natürlich seine eigenen Charaktere und so weiter und so fort. Das Natürlich gibt es die schon vorher, aber es fühlt sich nicht frisch an. Es ist, man hat das Gefühl, man kriegt, auch wenn es irgendwie jetzt keinen modernen Wonder Woman-Film gab in den letzten Jahren, es ist irgendwie, ich würde gerne mal irgendwie wen Neues sehen. Irgendwie einen Namen hören, der noch nicht seit 50 Jahren durch die Popkultur geistert. Ne? Also, das finde ich halt irgendwie schade. Weil, also King Kong ist eine Neuauflage, King Arthur ist irgendwie auch nur eine Neuauflage. Alles, was DC präsentiert, ist irgendwie alle, fühlt sich schon so bekannt an. Jetzt kommt der nächste Harry Potter Teil, der auch im selben Universum spielt, der jetzt vielleicht sich ein bisschen abgrenzt vom bestehenden Harry Potter, weil es eben auf einer anderen Vorlage quasi basiert. Aber es ist trotzdem immer noch so ein Safe Play, weil es ist halt, du kannst halt immer noch Harry Potter draufschreiben. Ja, genau. Ich würde gerne mal was Frisches sehen. Also das ist auch. Und da geben die sich ja eigentlich schon sich Mühe, weil irgendwie auch die Trailer, ich fand zum Beispiel der Trailer vom neuen Suicide Squad ist irgendwie auch mal ganz, ganz charmant geschnitten und auch von der Musik her. Und es ist, gibt so eigentlich einen ganz guten Vibe mit. Das hatte irgendwie der Deadpool-Trailer auch an sich. Und da kriegt man schon irgendwie Bock auf die Filme. Obwohl ich Deadpool jetzt nicht gesehen habe. Ich habe eher Schlechtes von Deadpool gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas. Also was mich nicht überrascht und ich würde gern überrascht werden. Auch hier Blair Witch Project. So, also auch wieder. Es ist ein Nachfolger. Also es setzt sich wieder auf die Schultern dessen, was schon da ist. Und ich würde ganz gern mal. Ich will einfach mal wieder was sehen, was mich überrascht, womit ich nicht gerechnet habe, mit neuen Charakteren und die ein neues Universum aufmachen. Und das sehe ich im Moment. Und da ich das überhaupt nicht kommen sehe, in dem, was jetzt irgendwie auch auf der Comic-Con präsentiert wurde, langweilt es mich wahnsinnig. Und ich habe irgendwie schon gar keine Lust mehr, diese Trailer mitzuverfolgen oder auch in dieses Marvel Cinematic Universe und sowas. Es langweilt mich einfach. Ja, bin ich ja voll auf deiner Seite. Nur irgendwie bin ich im Moment in dem Modus, wo ich trotzdem nicht weggucken kann. Ich will dann selber für mich das Zugunglück erleben. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Das ist einfach unfassbare Selbstgeißelung. Ich habe in letzter Zeit verschwendete so Lebenszeit. Viele beschissene Hollywood-Blockbuster gesehen, wo ich vorher schon wusste, dass das nichts wird. Aber irgendwie, keine Ahnung, ja, was da gerade mit mir los ist. Ich guck mir auch gerne mal einen schlechten Hollywood-Blockbuster an. Aber wenn, dann erzähl mir doch bitte wenigstens auch in diesem Blockbuster eine Geschichte, die ich nicht schon kenne. Also erzähl mir, also das ist doch. Die treiben das so auf die Spitze. Eine Zeit lang haben sie dann alle einfach hier diese Heldenreise einfach in 10.000 Variationen erzählt. Jetzt sind sie sich nicht mehr so schade, einfach irgendwie, keine Ahnung, fucking King Arthur raufzuschreiben und nicht mal so zu tun, als wäre es eine neue Story. und das ist auch irgendwie schade. Und das ist, und auch wieder, keine Ahnung, auch dieses King Kong-Ding, das sieht irgendwie aus wie Apokalypse Now. Das könnte auch in Vietnam spielen, dann hast du richtig das Gefühl, jetzt holen wir noch ein paar Kriegsfilmfreunde ab. So. Es ist alle. Naja, ich steigere mich jetzt irgendwie auch gerade so rein, weil ich gerade Bock drauf habe. Es ist trotzdem ödet an. Und obwohl natürlich, es ist aber auch was in Sicht so, ne? Also jetzt soll ja auch zum Beispiel diese Stephen King Bücher, wie heißt es, der Schwarze Turm? Der Schwarze Turm, ja. Dark Tower habe ich. Oder der Dunkle Turm, ich weiß es gar nicht. Aber ne, habe ich nicht gelesen, habe viel Gutes darüber gehört. Kommt mir auch einfach mal ein bisschen neuer und frischer vor. Natürlich ist es nur für mich, wenn ich jetzt ein passionierter Stephen King Leser bin, der kennt das Material auswendig, der empfindet das schon wieder ganz anders. Aber für mich persönlich ist es irgendwie mal was Frisches, wovon ich vorher auch noch gar nicht gehört habe. Und da freue ich mich zum Beispiel drauf. Vielleicht wird es ja richtig geil. So. Und da weiß ich auch so gar nicht so richtig, was mich erwartet. Und das finde ich aber gerade spannend. Weil auch gerade diese großen Marvel-Blockbuster und Superhelden-Filme, die sind an sich schon so berechenbar. Da weißt du schon ungefähr, wie die Story laufen wird. Und wie du schon gesagt hast, am Ende geht es irgendwie um die Rettung der Welt. Und du denkst so, ja, Route to Care. So. Das heißt, du hast irgendwie keine frischen Charaktere, die dich irgendwie engagen. Du hast keine Story, die dich richtig mitnimmt, die dich überraschen kann. Und am Ende ist es wie so, ja, okay, Marvel Cinematic Universe, wieder ein Film abgehakt. Wie viele stehen noch auf der Liste? Okay. Und dann arbeitest du die so von oben bis unten ab. Aber gerade dieses Dark Tower-Ding oder Dunkler Turm, whatever, das ist mal wieder irgendwas, was mich persönlich einfach interessiert. Und da freue ich mich drauf. Ja, ich habe da auch Bock drauf. Und vor allen Dingen Idris Elba ist echt, der macht Spaß. Der verdient den Erfolg. Die große Nummer. Ja. In Star Trek Beyond spielt er auch eine Rolle. Den Bösewicht nämlich. Spoiler. Oh. Weiß nicht, müssen wir vielleicht rausschneiden. Ja, vielleicht. Ich wollte ja noch erzählen, wie sie Beastie Boys da reingebaut haben. Also wenn du es hören willst. Also erstmal, du hast Star Trek Beyond geguckt. Ich habe Star Trek Beyond geguckt, genau. Und das, was du mitgenommen hast aus diesem Film, war, dass sie Beastie Boys da reingeschnitten haben. Ja, ich werde dich ja wohl fragen dürfen. Nein. Ja, natürlich bleibt es mit hängen, weil es so absurd war. Aber an sich war es einfach ein toller Ritt. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ja hier von Regie hat Justin Lin geführt, der die ersten beiden Fast and Furious Teile, glaube ich, gemacht hat und dann später ja nochmal mit 6 und 7 oder sowas zurückgekommen ist, keine Ahnung. Die ja auch handwerklich doch schon auf einem sehr hohen Niveau abliefen. Und das hat er geschafft, ins Star Trek-Universum zu übertragen, diesen Stil. Ist ein sehr dynamischer Regisseur, sehr, die Kamera ist so, na, wie soll man sagen, die wirkt immer so, als würde sie schweben. Also es ist wenig statische Einstellungen, sondern es ist alles so im Fluss irgendwie. Immer in Bewegung. Ja, doch, kann man so sagen. Aber halt ohne, dass es so ein hektisches, ich schneide jetzt alle halbe Sekunde, Ding wird. Naja, und die Effekte sind halt 1A. Das hat mir gefallen, die Außerirdischen haben sie nicht CGI'd, sondern alles mit wunderschönen Masken haben sie gearbeitet. Das war toll. Und die Geschichte ist wie so eine alte Folge aus der Original Series halt so ein bisschen auseinandergezogen. Das ist, viele kritisieren das daran. Viele kritisieren Beyond deswegen, weil es ihnen nicht episch genug vorkam. Da wurde nichts groß genuges erzählt. Aber mir hat es Spaß gemacht. Es war ein toller, unterhaltender Ritt, von dem man auch nicht zu viel Tiefe erwarten sollte. Das bietet das neue Star Trek-Universum, was Abrams geschaffen hat. Noch nicht, jedenfalls. Also ich muss ja auch sagen, jetzt mit der Ankündigung, dass Netflix die ganzen alten Star Trek-Folgen auch in den Katalog aufnehmen wird bei sich, im Zuge dann dieser neuen Star Trek-Serie, die dann 2017 kommen soll, werde ich jetzt auch endlich mal die Chance ergreifen und eine große Wissenslücke meinerseits füllen, indem ich einfach mal ein bisschen Star Trek gucken möchte. Da kannst du mir dann auch noch mal ein paar Folgen empfehlen. Ich glaube, du hast mir aber auch mal so eine lange Liste, so eine sehr, sehr, so irgend so Reddit-Post geschickt, in dem jemand reingeschrieben hat, welche Folgen es sich lohnt zu gucken und wo man am besten in die Serie einsteigt. Aber da freue ich mich jetzt auch drauf, weil irgendwie, ich hatte keinen Bock mehr, das dann irgendwo jede einzelne Folge zu leihen oder mir die auf Kinox anzugucken. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, warum das scheiße ist. Ja. Und so mal das einfach so schön gemütlich serviert zu bekommen, nehme ich das jetzt auch mal dann als Anlass, wenn die Folgen dann auf Netflix verfügbar sind, dann auch mal da ein paar mir vorzuknöpfen. Ne, ist gut, das kann man machen. Aber da wir, ich habe ja, ich weiß nicht, möchtest du was zu Star Trek sagen? Sonst hätte ich jetzt eine wunderschöne Überleitung. Also ich kann dir tatsächlich die Beastie Boys Stelle mal erzählen. Ja. Das müssen wir jetzt nicht drin lassen, zwingend. Aber einfach, wie sie das gemacht haben. Und okay, zwar geht's. Großartiger Content, den ihr verpasst in 3, 2, 1. Oh, da sind wir wieder. Oh, war das geil. Oh, ich hab gelacht. Oh, das war so. Oh. Boah, ich muss duschen kurz. Nee, und zwar die Alien-Gegenspieler sozusagen sind aufgebaut wie so ein Bienenschwarm. Also jeder hat so ein kleines Raumschiff und diese Raumschiffe oder Gleiter oder wie man sie nennen mag, kommunizieren untereinander, also haben sozusagen wie ein Bienenschwarm so ein Hive-Mind. Ah ja, das ist ein Konzept, was auch Neil Stephenson in seinem Buch Seven Eves angewandt hat. Und die Enterprise kann das eben nicht kontern, diese Schwarmintelligenz quasi, weil das nicht vorhersehbar ist, wie die handeln. Und dann schaffen sie es, eins dieser Gleiter zu übernehmen quasi und finden halt raus, wie dieses Hive-Mind gesteuert wird und speisen da einen Störfaktor rein, der in dem Moment einfach die Beastie Boys mit Sabotage sind. Also der Song, die Datei an sich ist es, oder? Ja, ja. Und das bringt das Hive-Mind halt zum Zusammenbrechen. Es ist ja, aber so ein Sound, ne? Was willst du machen? Gut, jetzt habe ich die Vorgeschichte halt ein bisschen sehr stark abgekürzt. Die landen noch, weil die Enterprise natürlich immer wieder kaputt geht, auf einem fremden Planeten und treffen da auf auch eine Alien-Tante, die in einem alten Föderationsraumschiff wohnt, was da irgendwann mal abgestürzt ist. Es war so eins der ersten. Und da war eben noch Musik drauf. Also so in Anführungsstrichen alte Musik. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da am Anfang noch drin hatten. Und dann sind sie durch diese Tracks gescrollt, haben wir, oh, Sabotage. Ja, das ist das Programm, was wir brauchen. Genau. Ungefähr so war das. Und ich dachte mir, nein, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Das darf doch nicht, irgendwie war das cool. So waren meine Gedankengänge irgendwie. Aber dieses Hive-Mind-Ding finde ich ja an sich auch ein ganz cooles Konzept. Also ich hatte dir auch schon hier Stevenson Seven Eves ans Herz gelegt. Fantastischer Hard-Science-Fiction-Roman. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast mal drüber gesprochen haben. Aber es geht ja darum, dass die Menschen sich von der Oberfläche der Erde retten in eine Arche, die um die ISS-Station herum gebaut wird. Und das lösen sie auch, indem sie halt kein riesiges Raumschiff bauen, sondern die Menschheit in ganz viele kleine Raumschiffe unterbringen, die zusammen als Schwarm quasi um die ISS fliegen und auch ein Hive-Mind quasi entwickeln, von einem Computer gesteuert werden und sich im Schwarm halt bewegen, weil sie natürlich auch Asteroiden und Space Debris und so ausweichen müssen. Mhm. Das ist dann auch ein sehr wichtiger Faktor, wie sich halt die Menschheit dann in dieser Arche, die halt eigentlich so ein Schwarm ist, organisiert. Was natürlich dann ja auch die Möglichkeit bietet, sich eben abzuspalten, zum Beispiel vom Schwarm. Aber ich möchte ja gar nicht, weißt du, du möchtest das auch noch lesen oder hören, das Buch. Ist jetzt auch kein großer Spoiler, den ich jetzt hier gerade gesagt habe, aber es ist mir gerade einfach so direkt in den Kopf gekommen dazu. Weil ja auch gerade Seven Eves irgendwie innerhalb dieser Sci-Fi-Gemeinde, habe ich den Eindruck, relativ häufig und viel besprochen wird. Ja, Stevenson wird gefeiert. Ja. Den höre ich auch immer wieder. Ja, also Seven Eves, sehr gut. Wo wir gerade so, wir waren ja auch gerade so ein bisschen bei Netflix, ne? Mhm. Ja. Ja. Und ich würde gerne, ich habe leider gerade kein direktes Zitat da. Aber ich würde vielleicht ganz gerne. Aber ich lüge mir jetzt was zusammen. Ich würde ganz gerne paraphrasieren. Es gab mal einen Podcast, da hat ein Moment, ja genau, André Pitz hieß er, hat er gesagt, dass Full House ja eigentlich gar nicht so gut war. Dass es ja also ziemlich durch die rosarote Brille war. Dass es irgendwie an sich eigentlich. Also ich würde fast sagen, ich will mich fast daran erinnern, dass er das fast als Scheiße beschrieben hat. Was war das denn für ein inkompetentes Arschloch? Das frage ich mich auch. Und deshalb wollte ich jetzt in diesem Moment einfach dem Herrn Pitz die Chance geben, dazu Stellung zu beziehen. Echt? Hast du seine Nummer? Nein, aber ja, ich muss zugeben, mittlerweile habe ich ja auch ein paar Folgen geschaut. Also vielleicht kurz zur Geschichte. Auf Netflix sind jetzt auch alle alten Folgen Full House, also dem Vorgänger von Fuller House, was wir ja schon mal im Podcast gesprochen haben. Also es ist auch die Original-Sitcom aus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, Full House, auf Netflix zur Verfügung. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten, wie man das vielleicht auch durch die rosarote Brille wahrnimmt, diese Serie. Aber haben jetzt beide angefangen, die doch wieder relativ intensiv zu gucken. Und wie wir das finden, das überlasse ich. Die Ausführung überlasse ich dann Herrn Pitz. Naja, es ist halt einfach das ultimative, ja, wie soll man sagen, viel gut Fernsehen, ich weiß es gar nicht. Also in dieser Welt ist alles einfach rosarot ohne die Brille. Es ist 20 Minuten heile Welt. Es ist 20 Minuten ultra heile Welt. Mit irgendwie, ja, diesen ganzen Catchphrases da. How rude. Have mercy. Damals war man sich halt für sowas noch nicht so schade. Ja, eben. Und dann immer die letzten 2 Minuten jeder Folge ist dieses ultimative Familie ist das Größte. Genau. Und es ist so cheesy und es ist so toll. Dankeschön. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Also, was dieser Herr Pitz gesagt hat, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Okay. Dem sollte man in Zukunft nie wieder zuhören. Mit dieser Genugtuung reibe ich mich heute Abend ein. Oh. Nee, aber ich muss auch, ich gucke das irgendwie wirklich, es ist halt so 20 Minuten heile Welt, ich gucke das auch in letzter Zeit total gerne. Das ist halt auch einfach so ein schöner Kontrast, weil es eben auch aus einer Zeit kommt, wo man eben noch nie, das Storytelling war einfach noch anders. Ne? Also es gab noch nicht diese über eine ganze Staffel sequenziell erzählten Serien, die einen großen Story-Arc ausbreiten und untereinander Intrigen spinnen und so weiter. Das gab's einfach nicht. Also es gibt auch über die Staffel von Full House irgendwie ab und zu mal ein paar Entwicklungen. Die Charaktere entwickeln sich auch weiter, aber in so einem kleinen Rahmen, dass es wirklich zu vernachlässigen ist, nahezu. Und das ist aber irgendwie auch mal schön. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, da guckst du dir sowas wie Black Mirror an und rollst dich danach in Embryonalhaltung zusammen und fragst dich, was mit der Welt los ist. Aber dann guckst du noch eine Folge Full House, 20 Minuten, und denkst dir, ach, ist eigentlich ist alles ganz in Ordnung. Ja. Naja, also man merkt schon sehr deutlich, dass das in einer Zeit passiert ist, in der es noch keinen 11. September gab und noch kein München und, ne? Muss einfach mal in die Nachrichten gucken. Also natürlich gab es das damals auch, ja, aber da gibt es ja auch mehrere wissenschaftliche Ausführungen darüber, wie der 11. September gerade die Popkultur verändert hat. Also mit München meinst du jetzt gerade die Schießerei im Einkaufszentrum? Ja, jetzt aktuell bei uns, ja. Okay. Auch wenn das jetzt, es ist mir jetzt nur gerade so in den Sinn gekommen. Nein, aktuell. Brüssel, Frankreich, also Paris und so weiter ist, ne, die Liste ist. Ja, nee, ich wollte nur noch mal, weil es gab ja auch die Olympischen Spiele in München. Ja, naja, gut, ja, das zählt ja auch irgendwo. Gut, das ist schon welchen länger her. Genau. Ja, ne, ich will jetzt nicht sagen, vor dem 11. September gab's keinen Terror. So ist es ja nun nicht. Nein, ich wollte das nur noch mal kurz. Aber ne, da wollte ich nur den Bogen hinschlagen, dass dieses Ereignis die Popkultur, also Kultur generell sehr beeinträchtigt hat und nachhaltig verändert hat. Ja, und da ist es doch schön, sich noch mal irgendwie so ein bisschen. Ja, es ist einfach heile Welt. Man kann auch gar nicht irgendwie, finde ich, so viel dazu sagen zu dieser Serie, weil es einfach es bietet dann auch nicht so die Tiefe, um das dann irgendwie groß zu analysieren, finde ich. Aber das ist auch gerade das Schöne daran. Ja, man muss sich keinen Kopf machen. Ja, gut, aber das wollte ich auch nur zu Protokoll gegeben haben. Das und so nennen wir dann hoffentlich auch die Folge. Irgendwie sowas wie Thomas hatte recht. Ja, genau. Oder so. Also das erwarte ich dann. Okay. Das war der Kopfzeilen-Podcast Nummer 12. Thomas findet ihr auf Twitter unter @tporwohl. Mich findet ihr auf Twitter unter @narv mit 3a. Ihr dürft mir zum One-Year-Non-Tweetiversary gratulieren, wenn ihr möchtet. Unsere Musik kommt von Zaggy2 und nennt sich Smooth Bassline. Ihr könnt uns auf iTunes abonnieren oder auch gerne ein paar Bewertungen abgeben, als wenn das irgendjemand machen würde. Und uns auf kopfzeilen.de besuchen. Da gibt's noch anderen Kram, mal mehr, mal weniger regelmäßig. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haben wir das endlich aus dem Weg, ne? Meine Fresse. Immer wieder das Gleiche. Das ist wieder mein heutigen Energy Bar. Du beißt ein kleines Stück ab, ne? Und das entfaltet sich so im Mund. Du kannst ja gar nicht einen großen. Wie Bauschaum. Und es schmeckt fast genauso gut.